يعني هي اصلا حلال تصبح اثناء الاحرام ليس حراما، وانما تصبح الانسان يعني لا يستطيع ان يفعلها كما كان يفعلها من قبل. وكانك تقول، انتبه انا اعطي مثال حتى نفهمه، كانك تدخل الى نقطه حدود من بلد الى بلد، فاذا دخلت الى البلد الاخر تغيرت عليك بعض القوانين. مثال، لما تذهب الى بريطانيا، هنا لما تسوق في السياره في اوروبا، تسوق في السياره في اوروبا، انت تسوق على اليمين، وعندما تتجاوز الشمال. اما في بريطانيا، اذا دخلت حدود بريطانيا تصبح تسوق على الشمال وتتجاوز على اليمين. فتلك النقطة التي دخلت منها هذه الحدود، وبعدها تغير عندك الأمر، بدل على اليمين صار على الشمال. نفس الشيء تقريبا، طبعا تقريبا نحن ما نشبه عبادة بمثل هذا الأمر، وإنما هذا المثال من باب البيان، من باب البيان. نفس الشيء بالنسبة لهذه المواقيت، إذا وصلها الإنسان بنية النسك، يعني بنية العبادة، بنية حج أو عمرة، إذا وصل الإنسان بنية حج أو عمرة، إذا وصل هذه الأماكن فإنه يتغير عليه الأمر. فإنه يتغير عليه الأمر بحيث أنه دخل في النسك. فإذا أحرم للعمرة أحرم للعمرة، إذا أحرم للحج والعمرة أو يحرم للحج. فهذه هي المواقيت. Das zweite Kapitel von dem Buch von Al-Hajj heißt المواقيت. Natürlich المواقيت das sind die Orte oder die Zeiten. Die Orte oder die Zeiten, die bestimmt sind für bestimmte Gottesdienste. Das heißt, wenn man diesen Ort erreicht oder wenn man diese Zeit oder wenn diese Zeit eingetroffen ist, dann gibt es eine Anbetung, die damit verbunden ist. Das sind diese Orte oder die Zeiten. Wenn man in dieser Zeit ist, an diesem Ort ist, dann gibt es Zustand von Al-Ihram bezüglich Al-Hajj. Ich weiß, dass ein bisschen das Thema schwierig ist, wenn man nicht vertraut ist mit diesem Stoff jetzt, mit Al-Hajj. Aber damit man das versteht, ich erkläre euch. Es gibt zwei Themen, die wir schon gesagt haben. Es gibt Pilger und es gibt Umrah. Es gibt einen Besuch für Mekka und eine Pilgerreise nach Mekka und nach den Orten, an denen man pilgert. Oder Pilgerhandlungen oder Rituelle der Religion praktiziert. Es gibt Zeiten. Das heißt, du kannst nicht pilgern, angenommen jetzt, weil das ist nicht die Zeit von Pilgerreise. Die Zeit von Pilgern fängt an, oder die Pilgerreise, die große Pilgerreise, fängt an am 8.12. nach dem Hijra-Kalender. Das wird 8. Dhul-Hijja. Dort fängt Al-Hajj an. Du kannst nicht jetzt Hajj machen. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, oh Allah, ich werde nach Mekka fahren für dich und ich mache Hajj oder ich mache Umrah. Umrah schon, aber Hajj nicht. Das ist bezüglich Zeit. Bezüglich Zeit. Nur dort, in dieser Zeit, andere Zeiten nicht. Ramadan hat bestimmte Zeit. Du kannst nicht Ramadan jetzt zum Beispiel fasten. Das geht nicht. Dann gibt es auch Orte, Bestimmungsorte. Diese Orte, die sind wie Grenzübergänge. Wenn man diese erreicht, dann muss man einen Ihram-Zustand haben, wenn man pilgern will oder Mekka besuchen will oder Umrah praktizieren will. Diese Übergänge, die sind wie Grenzen. Beispiel, damit man versteht. Ich will jetzt nicht die Religion mit solchen Beispielen vergleichen, aber damit ihr das versteht, was damit gemeint wird. Du bist in Deutschland zum Beispiel. Du fährst auf Autobahn, auf der rechten Seite, wenn du überholen willst, dann links. So ist die Regel in Deutschland. Wenn du England erreichst, England, dann ist das total anders. Du fährst links und die Überholungsspur ist rechts. Deshalb, bei Betreten der Grenze änderst du auch deinen Zustand, wenn du zum Beispiel Auto fährst. Und das ist das Gleiche ungefähr, natürlich wir vergleichen nicht, aber das ist das Gleiche ungefähr, wenn man Ihram-Zustand hat. Du darfst bestimmte Handlungen oder viele Handlungen praktizieren. Wenn du in Ihram, wenn du diesen Ort, diesen Bestimmungsort erreichst, dann ändert sich dein Zustand. Du darfst zum Beispiel deine Haare nicht mehr rasieren lassen oder kürzen lassen. Du darfst nicht mehr normale Bekleidung als Mann, normale Bekleidung anhaben. Du musst diese zwei Tücher haben. Das ist Barakallahu fikum damit gemeint. Das heißt, diese Mawaqit, die sind die Bestimmungsorte, wenn hat man die Absicht, da hat man die Absicht, Hajj oder Umrah zu praktizieren, muss man hier die Absicht verfassen im Herzen oder fassen im Herzen, dass man entweder Hajj macht, Umrah macht oder Umrah und Hajj zusammen. Al-Hadith al-Sadis wa al-Sittin ba'da al-Sittmi'a an Ibn Abbas radiyallahu anhu an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. أعيد. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل اليمن يا لم لم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. إذن هذه هي المواقيت المكانية. إذا مر الإنسان في الحج عليها، انتبه هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني أهل الجحفة أو أهل معنى الجحفة لا، إنما أهل رابغ اليوم يقولوا، أهل قرن المنازل، أهل اليمن، أهل يلملم عفوا، أهل ذي الحليفة، الناس اللي هناك إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا فمن هناك يحرموا. إذا كان دونها فمن بيته حتى أهل مكة من مكة يحرم. هناك من يقول أن أهل مكة يخرج إلى خارج مكة، يسموه إلى الحل. عندك حرم وعندك حل. ما معنى الحرم والحل؟ خذ دائرة، المناطق هذه اللي هي ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم من الجنوب، هذه اعمل عليها دائرة، هذه يسمى الحرم، اللي هي ليس الحرم، هذا الحرم اللي هو المواقيت. ففي حرم أقل منها اللي هو حرم مكة وفي الحرم الحرم اللي هو المسجد مسجد الكعبة، هذه ثلاثة. فهذه المواقيت الزمانية اللي يكون من أهلها إذا أراد يحج يعتمر منها، إذا كان أقرب منها فمن بيته، وإذا كان من أهل مكة نفس الشيء من بيته، وإذا كان من خارجها، إذا كان من خارجها، فإذا كان من أهل المدينة ذو الحليفة، إذا كان من أهل الشام الجحفة يسميه اليوم رابغة، إذا كان من أهل نجد قرن المنازل، وإذا كان من أهل اليمن يلملم. وحديث 667 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق، ولكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت عرق لأهل العراق، وعمر رضي الله عليه فقط يعني ذكر بهذه المسألة واجتهد فيها لأنه ما وصله الحديث. الإنسان إذا وصل إلى هذه فإنه يجب عليه لا يتجاوزها إلا أن يحرم، لقوله ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن حتى المكة. أما خروج عائشة إلى التنعيم فهذا كان بارك الله فيكم لحدث خاص صار لعائشة رضي الله عنها، ألا وهي أنها حاضت، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا فقط بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم، ومن هناك تلبي بالعمرة ثم تدخل إلى مكة. هذا هو بارك الله فيكم. إذا أهم شيء أن نفهم أن هذه المواقيت هذه الأماكن الذي يأتي عليها وبمحاذاتها عليه الإحرام، إن قصد، انتبه، إن قصد العمرة والحج. أما إذا ما قصد العمرة والحج، مثلا إنسان يعمل في مكة ومر على الميقات، ما في داعي إن هو يعمل هنا، إنما بشرط أنه يريد النسك. الله تعالى على العلم. حديث نما زكس هندت زكس عن زكسي ابن عباس رضي الله عنه دس الزير شوير تو اكليغن ابن انتس حديث او دتو لبزات سنة ابن عباس فزوخ يشتيا دين زن تو جيبن دين زن فن حديث تو جيبن. ابن عباس رضي الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات ديزي اخت بشتمت. ارستنس في دي لويته فون مدينة هات دي الارض ذو الحليفة سيد ذو الحليفة بشتم. في دي لويتة دي فون زيريان كوم الجحفة هايستس من من ذاك تويت رابغ وانت ذو الحليفة من ذاك أبيار علي دي لوتة فون نجد تسويت نجد سن دي لوتة فون رياض ون فون ديزن جبيل دي كومن أم عين عود بس هايس قرن المنازل قرن المنازل وده قرن الثعالب ذاك من أخ ون في دي لوتة فون يمن بس هايس يلملم يبغو فيه هات ديزة أورتة بشتبت ودي هات ديزة ديزة أورتة für sich und für die Leute, die an diese Orte vorbeikommen. Und die Leute sind nicht von diesen Orten, die stammen nicht von diesen Orten. Die pilgern wollen oder Umrah verrichten wollen, sozusagen, die sind diese Bestimmungsorte. Und während man näher zu Mekka ist, dann von dem Platz, wo man ist, und auch die Leute von Mekka sollten ihre, von Mekka das bestimmen, und, ob sie Umrah machen wollen oder Hajj machen wollen. Das wird Ihram. Das heißt, weil Bukhari muss. Das heißt, es gibt diese Orte, und bitte etwas verstehen, was ich erklärt habe auf Arabisch. Du sollst Al-Haram, was bedeutet Al-Haram? Das heißt, in diesem Gebiet gibt es andere Regeln. Es gibt verbotene Dinge, die normalerweise außerhalb dieses Kreises erlaubt sind. Beispiel, damit man versteht. Es gibt zum Beispiel heutzutage in der ganzen Welt, da sagt man, die sind Naturschutz. In diesem Gebiet darf man nicht jagen, darf man keine Bäume abfällen und so weiter oder fällen lassen. Man darf das nicht. Es gibt in diesem Gebiet von Al-Haram, das ist sozusagen, es gibt bestimmte Handlungen, die man nicht mehr darf. Außerhalb dieses Gebiet darfst du, aber in diesem Gebiet nicht mehr. Und Al-Haram besteht sozusagen aus drei Kreisen. Der große Kreis, das sind diese Orte. Das sind Al-Mawaqit. Für die Leute von Irak auch, damit wir das machen, das ist Hadith 667. Aisha sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Rat Irk, das heißt Irk, so eine Stadt. Und es gibt dort einen kleinen Berg. Und bei Al-Bukhari hat das bestimmt. Aber Umar hat das nicht selber bestimmt, sondern Umar hat das sozusagen entfricht. Das heißt, Dhul-Hulayfa, Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Irq, Yalamlam. Das Ganze hier, diesen Kreis um Mekka, das ist der große Kreis von Al-Haram. Dann kommt noch ein kleiner, das ist die Grenze von Mekka an sich selbst, von der Stadt Mekka. Und dann noch kleineren Kreis, das ist Al-Haram. Das wird, wo die Moschee von Al-Kaaba ist. Das sind diese drei Kreise. Wenn man in Mekka ist, oder in dem zweiten oder dritten Kreis ist, dann macht man Ihram, Zustand von dem Platz, wo man ist. Wenn man von diesen Städten sind, oder wenn man von diesen Städten ist, die oder ausstammt von Dhul-Hulayfa oder Al-Juhfa und sowas, dann von dort auch. Wenn man außerhalb dieser Grenzübergänge ist, oder wenn man außerhalb dieser Bestimmungsorte ist, wenn man an diese Orte vorbeikommt, dann dort. Muss man die Absicht fassen, wenn man Umrah oder Hajj praktizieren will. Wenn man sagt, ja, aber was ist, wenn man weder Umrah noch Hajj praktizieren will, muss man auch Ihram-Zustand haben? Nein, nicht mehr. Weil man nicht die Absicht hat, Umrah oder Hajj zu machen. Also das ist unter dieser Bedingung, Umrah oder Hajj, und wenn man an diese Orte kommt. Es gibt natürlich in der Religion eine Sache, die sehr bekannt ist, und zwar, dass Aisha radhiallahu anha mit dem Propheten Muhammad s.a.w. auf der Pilgerreise war. Sie sagte ihm, oh Prophet, alle werden nach Medina zurückkehren, und die haben gepilgert und die haben Umrah gemacht, aber ich kehre zurück, ich habe nur Hajj gemacht, weil Aisha ihre Menstruation gehabt hat. Und sie könnte keine Umrah praktizieren oder verrichten. Der Prophet hat ihr befohlen, dass sie mit ihrem Bruder Abdurrahman zu At-Tan'im. At-Tan'im, das ist so ungefähr 8 Kilometer entfernt von Al-Haram, von der Moschee. Und dort ist Aisha, hat sie Ihram-Zustand gemacht, und dann kam sie und die hat Umrah gemacht. Das gilt nur für die Lage der Frauen, die wie Aisha haben. Oder für die Leute, die verhindert werden, wie Aisha radhiallahu anha gehabt hat, und nicht, dass man übertreibt in diesem Zusammenhang. Es ist wichtig, hier, barakallahu fikum, dass man diese Orte versteht, weil wenn du zum Beispiel du bist in Medina und du willst Umrah machen, dann kommst du an Dhul-Huleyfa und von dort machst du Umrah. Du sagst, oh Allah, ich bin für dich hier da für Umrah. Machst du Hajj? Oh Allah, ich bin für dich für Hajj. Labbaik Allahumma Umrah, Labbaik Allahumma Hajj. Und dann legst du diese Tücher an als Mann und dann fasst du deine Absicht in deinem Herzen, dass du Umrah oder Hajj praktizieren willst. Wallahu ta'ala. Ich weiß nicht, ob man das alles verstehen kann, aber wenn man Hajj praktizieren will oder Umrah praktizieren will, sollte man dieses Thema lernen. Nicht, dass man den Fehler macht, indem man kommt und geht. Barakallahu fikum, as'Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhwa yafhamu hadha al-kalam li takallamtu hatta yani yafhamu ما معنى المواقيت ولماذا هذه المواقيت هي عبارة عن أماكن. حتى الإنسان إذا أراد أنه يحج لابد أنه يتعلم الثلاث حتى لا يخطئ. مثل الرجل الذي راح للحج وما يعرف شيء عن الحج فقال سبحان الله يا أخي آخر أيام الحج اللهم بارك بين 8 و13 من الحج يا أخي كنا نطوف كل يوم وكل الصلوات نصليها بالحرم بالصحن خلف الإمام وقبل حتى الحجر الأسود. قال ليش؟ شو قال أنت من 8 ل13؟ قال بقيت بمكة. قال يا رجل بس 8 ل13 الواحد يكون بمنى ومزدلفة وعرفة. قال شو هدول؟ فمسكين راح ولم يحج لأنه ما تعلم. نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. أنا بيزون هات أبتيت بس أنا فارق إيش إيش تقول ها؟ Das ist nicht jetzt, dass man als Witz erzählt. Eine Person hat erzählt, hat gesagt, MashaAllah, ich war in Mekka. Am Anfang war das sehr schwer und die Leute waren sehr viel. Aber am meisten hat mir gefallen, die Tage zwischen 8. Dhul Hijjah und 13. Al-Haram war so schön. Die Gebete dort in Haram verrichten und fast jeden Tag Tawaf machen und dabei auch den schwarzen Stein küssen, weil der Haram leer war. Uff. Einer hat ihm gesagt, was hast du zwischen 8. und 13. gemacht? Er hat gesagt, ich war in Mekka. Er hat ihm gesagt, aber die Leute pilgern. Du solltest doch in Arafah, Musdalifah und Mina sein. Wo warst du die ganze Zeit? Er hat gesagt, ich war im Hotel. In Mekka, ich habe Mekka nicht verlassen. Der Arme, der hat so viel Geld gezahlt und er hat eine Reise vorgenommen und am Ende hat er nicht gebildet. Warum? Weil er das nicht gewusst hat. Deshalb soll man Al-Hajj lernen und Al-Umra lernen, wenn man Hajj und Umra machen möchte. Barakallahu fiik. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث ضعيف ولكن في رواية عند الدارقطني ولكن فيه توقيت لأهل العراق وليس لأهل لأن أهل المشرق هم أهل العراق هم أهل العراق فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم عرق ولم يوقت لهم العقيق والله تعالى على علم لأن العقيق أبعد من ذات العرق ولكن الحديث ضعيف إلا رواية الدارقطني وفيها عرق وليس العقيق والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث 668 تسبع أحمد أبو داود ترمذي فون ابن عباس تسبع قفيت محمد صلى الله عليه وسلم gesagt hätte oder bestimmt hätte für die Leute von dem Osten Al-Aqiq als Grenzübergang oder als Miqat, als Bestimmungsort. Und diese Überlieferung ist schwach. Auch die richtige Überlieferung ist bei Al-Bayhaqi, bei Al-Bukhari und bei Muslim باب داود والنسائي بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم في دي لويتن فون العراق فون دي لويتن فون اوستن الاوستن فون مدينه زين دي لويتن فون العراق هات في زي ذات عرق وذا عرق بشتمت ونشت العقيق والعقيق اسمه مال فايزه فايتا als عرق والله تعالى على وعلى الحديث 69 بعد 600 عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر متفق عليه الإهلال هو رفع الصوت وهو رفع الصوت بالتلبية عند دخول الإحرام يعني لما يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة وحج هذا يسمى الإهلال فقالت منا من أهل بالعمرة منا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وحج وهذه أنواع الحج الثلاث الحج بارك الله فيكم ثلاثة أنواع النوع الأول من الحج هو انتبه النوع الأول من الحج هو أن يهل الإنسان بالعمرة والحج ويسوق معه الهدي وهذا يسمى حج القران قران يعني يقرن بين الحج والعمرة في سفر واحد ولكن يسوق معه الهدي لأنه سيذبح هذا الإنسان لما يدخل في النسك يعني في الإحرام يبقى محرما حتى ينحر يعني يعتمر وبعد العمرة يبقى محرم ثم يحج محرم إلى يوم النحر إلى يوم العيد يعني بالنسبة لغير الحاج فلما ينحر أنا ذاك يتحلل يعني يلبس غير لباس الإحرام أما النوع الثاني فهو الإفراد وهو أن يحج فقط ولا يسوق هدي وما عليه هدي يعني ما عليه ذبح في آخر الحج أما النوع الثالث وهو الصحيح هو أن يعتمر أن يهل أول شيء بالعمرة يقول لبيك الله عمرة فيعتمر يعتمر بعد العمرة يتحلل يعني خلاص يلبس لباسه ويعيش عادي في مكة إلى يوم الحج فيهل مرة أخرى لبيك اللهم حج فيحج ويوم النحر ينحر عليه هدي إذن هذه ثلاثة أنواع الحج الأول شو اسمه القران ما هو يقول لبيك اللهم عمره وحج ويكون معه الهدي يعني يجيبه معه يعتمر ما يتحلل إلى يوم ثم يحج ويوم النحر يتحلل النوع الثاني الإفراد يلبي لما يوصل للميقات لبيك اللهم حاج. اليوم شلون الواحد يعرف الميقات بالطيارة لما تكون حتى لما يمر بمحاذات الميقات يقول بعد 10 دقائق أو بعد نصف ساعة مثلا أو شيء بعد نصف ساعة الميقات فيقول بعد 10 دقائق بعدين يقول الآن نمر في الميقات فلما يقول الآن نمر في الميقات أنت تكون لابس لباس الإحرام تقول لبيك اللهم حج، هذا إذا قيران فقط، وقيل أنه هذا أكثره لأهل مكة. وأما الثالث فهو العمرة أولا والتحلل منها ثم الحج، وهذا يسمى حج التمتع. شو معنى حج التمتع؟ أنه يأخذ يعمل العمرة والحج، ولكن بعد العمرة، بعد العمرة بارك الله فيكم، هذا الإنسان يعني يتحلل من إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى العمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها لهللت بالعمرة صلى الله عليه وسلم. وابن عمر قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد وفعل ذلك. لذلك أفضل نوع من أنواع الحج هو التمتع. طبعا اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول القيران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، من يقول الإفراد، ومنهم من يقول التمتع، والتمتع هو الصحيح لأن الأحاديث اللي فيه أقوى وأصرح، والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث 669 das ist die Erzählung über die Arten von Al-Hajj. Die Arten von Al-Hajj. Es gibt drei Arten von Al-Hajj. Und das kommt in diesem Hadith von Aisha radhiyallahu anha. Sie sagt, wir sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Jahr der Abschiedspredigt oder der Abschiedpilgerfahrt Pilgern gereist. Einige von uns haben sich für Al-Umrah entschieden, indem sie sagten, Labbaik Allahumma Umrah. Wir sind für dich, oh Allah, wir sind für dich da für Umrah. Das ist Al-Ihlal. Und einige Hajj und Umrah, indem sie gesagt haben, Labbaik Allahumma Hajj und Umrah. Das ist Al-Ihlal. Und einige Hajj. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch selber Hajj gesagt. Und diejenigen, die sich für Umrah bestimmt haben, haben diese Umrah sozusagen, nachdem sie diese Umrah gemacht haben, haben sie das zu Ende gemacht. Aber diejenigen, die Hajj oder Hajj und Umrah zusammen verrichten wollten, haben den Ihram-Zustand nicht verlassen, bis sie geschlachtet haben oder bis der Tag des Schlachtopfers, das bedeutet bis 10. von der Hijjah. Das hatte ich bei Bukhari müssen. Ich merke, dass man wirklich Vorahnung haben sollte, wenn man über dieses Thema spricht. Weil manche vielleicht Themen jetzt, die ich erkläre, die sind komisch für manche Brüder und Schwestern. Aber inshallah, man wird das verstehen. Schaut mal, Al-Hajj, damit ich das euch erkläre, ja? das ist leichter so zu erklären. Es gibt drei Arten von Hajj. Drei Arten. Die erste Art ist, der Pilger kommt nur um zu pilgern, nur, ohne Umrah. Es gibt Unterschied zwischen Hajj und Umrah. Der Pilger kommt nur um Hajj zu verrichten oder zu praktizieren. Und deshalb, wenn der Pilger, wenn die Person diesen Ort erreicht, was für diese Person bestimmt ist, da sagt die Person, oh Allah, ich bin für dich für Hajj da. Und da bleibt man in Ihram-Zustand bis den Tag von dem Schlachtopfer, und man braucht selber kein Schlachtopfer zu bringen. Das heißt, الإفراد، الإفراد نوع حج هي شتيت حديث عائشة، وأما من أهل بحج ذا نوع زيش فيها الحج إن شيد نعم. دي سوايت آت إيس دسمان حج عمرة زمن مخت إن ديم من آخ ein Schlachtopfer mitbringt. Pass auf, das ist sehr wichtig. Schlachtopfer mitbringen. Man bringt ein Schlachtopfer mit, man erreicht den Bestimmungsort wie Al-Hajj. Sag mal, oh Allah, ich bin für dich da, für Umrah und Hajj. Und da legt man, da ist man in Ihram-Zustand geworden und da legt man sich diese Tücher von Ihram als Mann, als Frau ist das normal, ganz normal. Und dann macht man Umrah. Nach der Umrah bleibt man in diesem Zustand, Ihram-Zustand, bis der 10. Tag von den Hijjah. Das wird bis dem Tag, für uns ist das Festtag, wenn man nicht pilgert, ja? Für die Leute, die nicht pilgern, das ist der Festtag. Für die Leute, die pilgern, das ist der Schlachtopfertag. Da schlachtet man sein Schlachtopfer und da macht man weiter genommen. Das heißt Al-Qiran. Das heißt, man hat Umrah und Hajj zusammen gemacht, während man kein Hill-Zustand gehabt hat. Hill-Zustand, das ist Normalzustand. Ihram-Zustand, das ist in diesem Zustand, in dem bestimmte Handlungen, die normalerweise erlaubt sind, nicht mehr zu praktizieren oder zu begehen sind. Die dritte Art, und das ist die beste Art und die Sunna, das ist, man will pilgern und auch Umrah machen, da kommt man nach, wenn man diesen Ort, Übergangsort oder Bestimmungsort, wenn man das erreicht hat, Al-Miqat heißt das, wenn man Al-Miqat erreicht hat, da sagt man, O Allah, labbaik Allahumma Umrah. O Allah, ich bin für dich da, für Umrah. Da praktiziert man die Umrah, verrichtet man die Umrah. Und nach der Umrah tritt man in Hill-Zustand ein, nicht mehr in Ihram. Das heißt, man zieht sich normal an, man braucht die beiden als Männer, die Männer brauchen nicht mehr diese 2000 die weißen Tücher. Die sind ganz normal da, in Mekka vielleicht ein paar Tage. Und dann am 8. Dhul-Hijjah, da sagt man, oh Allah, ich bin für dich da, für Al-Hajj. Und am 10. Tag schlachtet man etwas für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Art von Hajj heißt Hajj al-Tamattu'. Al-Tamattu'. Hajj al-Tamattu'. Und das ist die beste Art. Weil Ibn Umar radhiyallahu anhu sagte, Al-Umrah und Al-Hajj, die sind aneinander gebunden bis zur Ewigkeit. Und er hat seine Finger sozusagen oder seine Hände zusammengetan, gehalten. So die Finger ineinander gesteckt und zusammengehalten. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte selber, der gesagt, ich hätte das so gemacht, dass ich erstmal Umrah mache und dann Hajj. Und deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte den Leuten, mit ihm von Medina kamen und die kein Schlachtopfer mitgebracht haben, er sagte ihnen, wer kein Schlachtopfer hat, der sollte Umrah erstmal machen und dann in Hilfzustand eintreten und später macht er Hajj. Und das erklärt uns Aisha in diesem Hadith. Das ist, barakallahu fikum, die richtige Art. Natürlich, die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten getroffen, diesbezüglich, welche Art von Hajj die beste ist. Einige sagen, die Einzel, das wird Al-Ifrad, nur Hajj. Die anderen sagen, Al-Qiran, Hajj und Umrah zusammen, ohne mit Schlachtopfer bringen, ohne dadurch in Himmelszustand zu haben. Die dritte Ansicht von den Gelehrten ist, Hajj Tamattu ist das Beste und es stimmt. Die dritte Ansicht ist die beste, weil die Beweise dafür klarer sind. Deutlicher. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selber das machen wollte, sallallahu alaihi wa sallam. Und jemand, weil wir keine Zeit, nicht so viel Zeit haben, barakallahu fikum, dann werde ich nur etwas über das Wort At-Tamattu' hier oder Mut'at al-Hajj erklären. يا أخو انتبهوا المتعة المتعة فيها ثلاث معاني المتعة بمعنى أن الإنسان إذا طلق المرأة فيعطيها شيء زائد عن مهرها الباقي لا هكذا لله هذا في ديننا اليوم إذا بيطلق المرأة بيطلع لعيونه في الشارع يطلقها ويعطيها زيادة فهذا يسمى المتعة بالمرأة من باب أنه يعطيها متاعها من باب مهرها وزائد على مهرها المعنى الثاني هو زواج المتعة وهو أنه الإنسان يدخل في المرأة إلى مدة معينة وهذا أجيز في الإسلام ثم نسخ وثم حرم إلى أبد أبد كان حرم أول شيء في خيبر وآخر تحريم كان في فتح مكة وخلاص ما عاد في متعة في الإسلام وأما النوع الثالث من المتعة اللي يسمى متعة هي متعة الحج بمعنى أن الإنسان يعتمر ثم يتحلل ثم يحج أما كون عمر نهى عن المتعة فما معنى نهى عن المتعة هنا؟ عمر يا أخوة نظر إلى الحج والله نظر إلى الناس في مكة وهم يطوفون فشافهم قليل فقال ليش قليل؟ قال لأن الناس تأتي حج تمتع تتمتع فعمر قال لا فلتأتي الناس قران حتى يأتي الناس فنهى هنا فلما عمر نهى عن المتعة هكذا ليس من باب أنه متعة الزواج المعروفة اليوم عند الشيعة وإنما نهى عن التمتع أي بالحج لكن الصحابة ما قبلوا هذا حتى ابنه ابن عمر قال من أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الأبد أو دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم ليس أن واحد يأتيكم يقول لك إيه عمر هو اللي حرم المتعة أبدا حديث تحريم المتعة رواه علي رضوان الله عليه عليها هو الذي روى حديث تحريم المتعة وهذا ذكرناه في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي لما تكلمنا بارك الله فيكم عن أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم أين زاخة يسويشتك هي المتعة المتعة في سسفوخت متعة das kommt in drei sozusagen Bedeutungen mehrere eigentlich aber drei Hauptbedeutungen haben wir eine Bedeutung ist das was die Frau bekommt das was die Frau bekommt wenn sie verheiratet ist von Morgengabe von Versorgung und wenn man die Frau verlässt oder wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt, was man ihr als Geschenk gibt nach der Scheidung, pass auf, nach der Scheidung in unserer Religion sollte ein richtiger, rechtschaffener, gläubiger Muslim die Frau noch mehr geben als so Geschenk für Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht wie manche Leute heute machen. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وإذا طلقتم النساء فمتعوهن. Wenn ihr euch von euren Frauen scheiden lässt, dann gebt ihnen etwas Zusätzliches, damit sie sozusagen, damit sie besseres Leben haben. Das ist die erste Art von Mutter. Die zweite Bedeutung von Mut'a ist die Zeit-Ehe. Und diese Zeit-Ehe war im Islam für bestimmte Zeit erlaubt. Und dann hat der Prophet das verboten. Und dann wurde das überhaupt total verboten. Total verboten. Und das ist diese zweite Art, die Zeit-Ehe. Und die dritte Art ist Mut'a al-Hajj. Mut'a al-Hajj. Was wird Mut'a al-Hajj? Man macht erstmal Umrah, man praktiziert Umrah, dann tritt man in Hilzustand, Hilzustand ein und dann macht man Hajj. Dies heißt Al-Mut'a. Und jetzt kommt, was ich erklären wollte. Als Umar Al-Mut'a sozusagen nicht empfohlen hat, der meinte diese Art von Al-Hajj. Umar radhiyallahu anhu hat die Leute in Mekka betrachtet. Und er hat gesehen, dass die Leute wenig sind, die Tawaf machen. Er hat gesagt, wieso? Er sagt, ja, die meisten, die machen Mut'a. Das bedeutet, die meisten kommen erstmal Umrah machen, dann Hilzustand und dann kommen die Hajj. Umar sagte, nein, die sollen was anderes machen. Als sein Sohn das hörte, Ibn Umar, er sagte, was sagt mein Vater da? Ich habe den Propheten gehört. Er sagte, Al-Umrah ist mit Al-Hajj verbunden, ist Abad Abad. Und er hat seine Hände so gemacht, vorhin erzählt habe. Deshalb aufpassen, weil die Schia, die möge Allah sie recht leiten zum Islam, diese Leute behaupten und sagen, Umar hätte Al-Mut'a, die Zeit-Ehe, verboten. Nein, Umar meinte nicht die Zeit-Ehe, weil die Zeit-Ehe vom Propheten Muhammad s.a.w. verboten war. Und wer hat das Hadith des Verbotes, subhanallah, überliefert? Ist die wer? Ali ibn Abi Talib. Also die Schia behaupten, Ali selber hat diese Überlieferung uns erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Zeit-Ehe überhaupt verboten hat. Und hier sieht man, ob man sozusagen sich an die Beweise hält oder nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich wollte das erklären, damit das nicht im Raum steht oder so bleibt. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته